Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 8 2024, in dem wir auf die News des Juli 2024 zurückblicken. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Ja, hallo zusammen. Sommerliche Grüße. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo zusammen, auch von mir hochsommerlich schwül heiße Grüße. Wir haben heute eine fast sommerlochmäßige, etwas laue Ausgabe des Concast News Podcasts. Wird heute wahrscheinlich etwas kürzer werden, aber trotzdem haben wir einige interessante News im Bereich Anime in Deutschland. Da hatten wir zunächst die News, dass es eine neue Limited Edition von Film 25 geben wird. Huch, Film 25, der ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen her tatsächlich. Was ist denn jetzt hier plötzlich Limited Edition? Ja, diese Limited Edition ist nämlich ein Bundle. Es enthält Film 25, die Halloween-Braut, und das dazugehörige TV-Special, was wir inzwischen auch in Deutschland haben. Love Story im Polizeihauptquartier am Abend vor der Hochzeit. Dieses Kompilations-TV-Special, was alte Fälle aus dem Anime zusammenschneidet an so ein Stück. Und dann ein Recap gibt für die Beziehung von Takagi und Sato. Und das erscheint jetzt als Limited Bundle Edition hier bei uns. Bei Amazon gelistet wird es hier. Ja, die Blu-ray Limited Edition 50 Euro und es gibt auch eine DVD-Fassung auch dann für um die 50 Euro in der neuen Limited Edition. Es wird tatsächlich auch ein alternatives Cover geben, also diese, das ist nicht einfach nochmal dasselbe, sondern es wurde das japanische Special Edition Cover verwendet. Darauf sieht man so ein kleines Motiv, das sieht man auch bei uns in der entsprechenden News mit den Detective Boys, Takagi, Sato und Migure in Hochzeitsoutfits, da von der entsprechenden Szene aus Film 25. Genau, und das Ganze soll nach aktuellem Stand am 18. Oktober veröffentlicht werden. Ja, das ist eine sehr schöne Sache, eigentlich so. Man muss sich aber schon so ein bisschen fragen, das kommt vielleicht alles ein kleines bisschen spät. Ich verstehe schon, das Special kam ja doch ein bisschen später als der Film hier bei uns. Und jetzt nochmal später kommt dieses Bundle. Also es ist eine coole Sache, aber vielleicht ein kleines bisschen spät. Oder wie seht ihr das? Das sehe ich auch so. Es hätte sich vielleicht eher noch angeboten zu sagen, wir machen diese Limited Edition zu Film 26, das schwarze U-Boot, und bringen gleichzeitig noch den Kompilationsfilm mit Ai Haibara dazu raus. Der ist ja aktuell noch nicht bei uns erschienen und das wäre ja beispielsweise eine Sache, die sich angeboten hätte, dass man sagt, okay, Film 26 ist jetzt relativ frisch hier bei Crunchyroll in Deutschland erschienen und wir bringen jetzt dann nochmal separat das Special zu Ai Haibara raus, aber wir bringen auch gleichzeitig eben diese Bundle-Version von Film 26 und dem Ai Haibara Compilation Special raus. Wäre auf jeden Fall aktueller gewesen. Vielleicht ist das Ganze aber auch, davon gehe ich mal ganz stark aus, aufgrund von lizenztechnischen Gründen nicht möglich gewesen. Und ja, wenn man sich jetzt überlegt, wir hatten ja mal im Jahr 2015 eine Collector's Edition, hieß sie damals, von Film 18 zusammen mit dem Konnenplüschi von Sakami. Seitdem hatten wir keine Collector's oder Limited Edition mehr in dieser Form und deshalb freue ich mich natürlich, dass das Ganze rauskommt. Denke allerdings auch, für Film 25 ist der Release jetzt etwas spät, weil das Ganze halt schon ein paar Jährchen her ist, dass es bei uns ursprünglich erschienen ist, physisch auf Disc und dann auch zum Stream bei Crunchyroll. Ja, schließe ich mich an. Also ich finde, das Bundle an sich ist mega, dass man jetzt beide Filme sozusagen zusammenbekommt. Das alternative Cover, was damit bei ist, sieht auch super aus. Also, ja, wenn man beides noch nicht hat, ist es natürlich Jackpot und das Beste, was einem passieren kann. Ja, nun ist es leider so, dass, wie ihr schon gesagt habt, beides schon länger bei uns erhältlich ist. Und ich denke mal, gerade die Fans der Serie der ersten Stunde, die besorgen sich das auch, sobald es halt erhältlich ist und werden vielleicht daher beides schon in den Regalen stehen haben, so wie ich auch schon. Und daher, ja, war es für mich dann so ein bisschen der Gedanke, boah, ja, finde ich gut, aber ja, mir selber bringt es leider nichts, weil ich es schon habe. Von daher, ja, das wäre alles etwas anders gelaufen, wenn sie das ja von Beginn an irgendwie hätten machen können, weil dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, boah, so eine Bundle Edition mit diesem Kompilationsfilm, da gebe ich gerne etwas mehr für aus und kaufe mir dann quasi beide Filme direkt zeitgleich. Ja, ist jetzt alles etwas anders gelaufen, aber nichtsdestotrotz, ich find's trotzdem super, dass das rauskommt. Und ja, wie gesagt, für die, die quasi erst neu mit der Serie einsteigen oder wie auch immer sich die Filme im Nachhinein besorgen, gibt's ja auch einige, die noch nicht alle Filme im Regal stehen haben. Für die ist das absolut super und deswegen freue ich mich da sehr, dass wir jetzt seit langem mal wieder ja so eine Special Edition zu einem Film bekommen haben. Vielleicht sieht Crunchyroll das Ganze jetzt auch erstmal ein bisschen als Testballon und macht das mit zwei Sachen, die normalen Releases schon durchhaben. Vielleicht dachten sie sich, wenn wir das jetzt bei dem iHeiberer-Ding dann zum Launch machen, dann diesen Mehraufwand, vielleicht zieht das dann gar nicht und dann verpufft das irgendwie, weiß man nicht. Also vielleicht ist das jetzt so ein Anzeichen, dass es in der Zukunft mehr passieren könnte, und das ist jetzt, wie gesagt, so die ersten Schrittversuche werden gemacht. Ja, wäre natürlich schöner gewesen, wenn es dann zum Release vom TV-Special diese Edition so beides gegeben hätte, dann für die, die den Film übersprungen haben oder so. Ja, aber ja, wie ihr auch gesagt habt, für Leute, die sich den Film nicht gekauft haben und auch das TV-Special, ist das jetzt quasi optimal, super Gelegenheit. Ja, muss man halt echt sehen. Es ist halt, das alternative Cover ist schon nett, aber wenn man beides hat, ist schon wirklich teuer. Also das ist, kann man sich, glaube ich, nicht so sehr rechtfertigen. Ja, wobei ich glaube, die ganz eingefleischten Super-Hardcore-Fans, die wirklich alles haben wollen und auch Band 100 in normaler Edition und anderer Edition, gut, das habe ich auch, aber ja, die auch wirklich die ganzen Short-Stories haben und die Blu-ray und DVD haben und was es nicht noch alles gibt. Ich glaube, die würden da dann auch sagen, es hat was mit Conan zu tun, ich kaufe das. Und ja, würde mich natürlich sehr freuen, wenn das sozusagen der Startschuss für mögliche andere Bundles ist, wie jetzt als Beispiel Film 26 mit dem Kompilationsfilm oder wer weiß, was in der Zukunft noch auf uns zukommt. Oder vielleicht gibt es ja, ich weiß nicht, ob es die Möglichkeit geben würde, es gibt ja in den Anime-Episoden immer eine Folge dazu. Vielleicht gibt es ja da dann noch eine extra DVD mit dieser einen speziellen Folge im Filmbundle. Aber ich glaube, das haben die Japaner auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Doch, das gibt es. Die haben so Special Editions mit einer Zusatzdisc mit dem Tie-In aus dem Anime. Und früher waren es die Magic Files. Wunderbar, genau, ja. Die Magic Files gab es früher auch. Ist auch noch immer offen bei uns. Also, ich würde mich echt freuen, wenn die den Weg zu uns finden, auch in deutscher Synchro. Also, von daher, das ist etwas, was mir in der Sammlung noch fehlt. Und das würde ich auf jeden Fall begrüßen, wenn es das geben würde. Aber mal schauen, was uns die Zukunft bringt. Ich bin am Überlegen, ob ich mir die Limited Edition jetzt hier von Film 25 und dem TV-Special hole. Aber ja, ich muss schon sagen, die Entscheidung fällt mir ziemlich schwer, weil ich habe halt auch schon beides. Und bin jetzt wirklich am Überlegen, ob es mir das wert ist, dafür nochmal so tief in die Tasche zu greifen, obwohl ich ja sonst wirklich alles von Detektiv Conan sammle, was hier irgendwie auf den Markt kommt. Ja. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit bis Oktober, mir das zu überlegen. Auch noch ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, ob man vielleicht ins Kino gehen will, hat man, bevor Film 27 in den deutschen Kinos startet. Am 27. August ist es jetzt soweit. Jetzt hat Crunchyroll sich dazu entschieden, uns ein bisschen zu ködern, uns ein bisschen schon mal einen Einblick zu geben, denn es wurde jetzt ein deutscher Trailer veröffentlicht zu Film 27. Es handelt sich dabei um eine deutsche Adaption des 60-Sekunden-Trailers. Davor gab es auch noch ein UMU-Teaser. Das war aber noch der Teaser vor dem Film-Reveal, das heißt ohne Material aus dem tatsächlichen Film. Und jetzt dieser deutsche Trailer wurde uns von Crunchyroll präsentiert mit einer großen Sache drin quasi. Nämlich, wir hören dort im Trailer Oliver Feld als Heiji Hattori. Oliver Feld ist der Stammsynchronsprecher von Heiji im regulären Anime und den Specials. In der Filmreihe hatten wir bisher immer Robin Kahnmeier gehört und in Film 21, weil das ja alles so ein bisschen damals terminlich schwierig war, war das dann Oliver Bender einmal. Und jetzt hier in Film 27 wird es Oliver Feld sein. Oliver. Wie Kevin dazu in unserer News schreibt, wird es dann in der Zukunft keine separate Serien- und Filmbesetzung mehr geben. Ja, und das ist jetzt die größte Sache aus diesem Trailer, neben dem ersten Einblick. Es gab dann jetzt auch den Teaser-Trailer, der auch synchronisiert veröffentlicht wurde, der sich zu großen Teilen überschneidet. Allerdings wurde er hochgeladen mit dem Begriff Teaser 1 auf YouTube, also kommen da vielleicht noch mehr. Ganz genau. Und was man jetzt noch dazu sagen sollte mit Synchronsprechern, das wurde auch bei uns im Discord angesprochen, da hat auch jemand geschrieben, Kogoro Mori und ich glaube auch Professor Agasa waren in den japanischen Trailern nicht zu hören. Das heißt, man sollte jetzt nicht erwarten, dass in irgendeinem dieser Trailer die neuen deutschen Sprecher da schon enthüllt werden. Wir nehmen das Ganze hier vor der Animagic 2024 auf. Das heißt, wenn da auf der Animagic sollten da im Zuge dessen die neuen deutschen Sprecher bekannt gegeben worden sein. Das haben wir jetzt hier noch nicht drin. Das ist dann was für den nächsten News-Podcast. Jetzt haben wir hier erstmal konkret den Trailer zu Film 27 mit Oliver Feld und ja, unserer ersten deutschen Action aus Film 27. Über den Trailer habe ich mich sehr gefreut und auch die Stimme von Heiji Hattori, von Oliver Feld, sehr angenehm, ihn da jetzt zu hören, weil er ja bekannt ist aus allen deutschen regulären TV-Anime-Episoden. Und in gewisser Weise hat das schon für mich einen kleinen Nostalgiefaktor. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, ja, weil sich das so anhört, als wäre der TV-Anime schon Urzeiten alt. Na gut, 20 Jahre hat er bald auf dem Buckel. Oder nee, hat sogar schon über 20 Jahre auf dem Buckel. Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema. Wirklich Spaß beiseite. Ich finde, der Trailer ist gut geworden. Klar, basiert natürlich vom Filmmaterial her 1:1 auf dem japanischen. Insofern gibt es da jetzt keine großen neuen Informationen, was denn da in Nummer 27 alles genau drin vorkommt. Wir haben die grobe Inhaltsangabe jetzt dann eben auf Deutsch vertont auch nochmal. Und ich freue mich einfach drauf, nach diesem Trailer diesen Film dann auch im Kino, wenn er läuft, am 27. August mir anzuschauen mit anderen Fans zusammen. Das ist aber auch schön, in dem Trailer fand ich schön, dass da die Texte, die auch die Zwischentafeln und auch am Anfang Originalversion und Gusha Oyama und so, dass diese japanischen Sachen auch eingedeutscht wurden, auch mit dann und nicht einfach nur das Japanische steht da noch und dann gibt es so einen kleinen Untertitel, sondern wirklich richtig eigen im Stil, wie es im Japanischen auch ist. Das war früher auch nicht in jedem Trailer so. Also das ist auch kein Standard, sondern was mir tatsächlich auch positiv aufgefallen ist. Ja, positiv ist mir der Trailer auch aufgefallen, eben aus den genannten Gründen, die ihr alle schon gesagt habt. Aber auch, am Anfang der düstere Samurai, sage ich mal, hat mich gefreut, dass ich hier Vincent Fellow gehört habe. Ein, deutschen Sekundar ist ein deutscher Trailer. Ja, auf jeden Fall. Von daher freut es mich sehr, dass er seinen Weg auch jetzt zu Conan gefunden hat. Und bin ja immer so ein bisschen skeptisch, was Trailer angeht, seit ich da mal eine gewisse Erfahrung hatte, wo ich dann im Trailer bestimmte Stimmen gehört habe und dann im Originalfilm waren plötzlich nicht mehr die Trailerstimmen zu sehen. Also anscheinend ist es manchmal wohl auch so, dass für Trailer eigene Sprecher gecastet werden. Hier bei Conan ist es dann hoffentlich nicht der Fall. Und ja, von daher freut es mich halt sehr, dass wir den deutschen Trailer bekommen haben, dass wir einen Einblick bekommen haben, auch mit den ganzen Texten. Das hat auf jeden Fall die Stimmung auf den neuen Film sehr angeheizt. Und ja, ich muss mich nochmal um mein Kinoticket kümmern. Aber ja, in erster Linie freut es mich natürlich sehr, das Event auf der Animagic dann zu erleben, wo wir die ersten 30 Minuten sehen können, wie wir auch berichtet haben. Von daher bin ich da sehr gespannt darauf, was uns der neue Film bieten wird. Und ja, auch natürlich gespannt, was denn entsprechend die neuen Sprecher sagen werden, zu dem wir jetzt noch nichts wissen. Und ja, wie gesagt, gerade von meinem Punkt her mit der Trailer-Variante, dass da auch andere Sprecher sein können, kann es ja vielleicht auch sein, dass das irgendwer anders dann spricht und dann später kommt irgendwer ganz anderes als Kogoro-Nachfolger und Agasa-Nachfolger. Aber ja, das geht weit in die Materie tief rein. Jetzt haben wir erstmal, wie gesagt, den Trailer gehabt. Und ja, ich freue mich sehr darauf, den Film auf Deutsch dann im Kino zu sehen. Und ja, bin da sehr gespannt drauf, wie die deutsche Umsetzung sein wird. Die japanische kenne ich ja schon, aber die deutsche ist dann immer noch mal was ganz anderes. Und deswegen bin ich da echt sehr gehypt auf den Film. Gerade, ja, nachdem wir so einen tollen deutschen Synchro-Trailer bekommen haben. Freut mich ja immer sehr. Gut, dann machen wir jetzt einen kurzen Abstecher in den Bereich Manga in Deutschland. Da hatten wir in diesem Monat nämlich nur die eine News, dass der 14. Band von Yaiba in Deutschland erschienen ist. Am 9. Juli war das der Fall. Und wenn ihr dazu genaueres hören wollt, dann haben wir dazu auch einen Concast-Themen-Podcast gemacht, wie immer. In dieser exakten Besetzung, wo wir den Band ausführlich besprochen haben. Kleiner Spoiler, wir haben ein durchaus positives Fazit gezogen. Aber wenn ihr da unsere genauere Meinung zu hören wollt, dann hört doch mal gerne rein in den Concast-Themen-Podcast. Und damit kommen wir auch schon zur spoilerfreien Zone, wo wir zuerst mal eine News zu einem neuen Ending haben. Ending 71, Yume der Eimer Show von Saat Underground, wird am 17. August starten, mit welcher Anime-Episode auch immer da laufen wird. Es ist das erste neue Ending seit Ending 70, You and I von Mai Kuraki, welches seit Dezember 2023 läuft. Also jetzt schon eine ziemlich lange Zeit, über ein halbes Jahr. Und ich muss sagen, das war wirklich dringend nötig, weil langsam wurde das mit dem Ending, dass das für so eine lange Zeit war. Normalerweise wechseln die Endings ja ein bisschen öfters. Und also das war jetzt schon ziemlich in die Länge gezogen mit You and I, so wie man das eigentlich nicht in die Länge ziehen sollte, finde ich. Da hast du recht. Also You and I, das ist mittlerweile schon mir so ein bisschen überdrüssig geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich höre Mai Kuraki gerne, aber nach über acht Monaten darf es dann auch mal wieder so ein kleines bisschen Abwechslung sein, weil wir haben ja mit einigen Ausnahmen, die der Anime mal pausiert hatte, praktisch Woche für Woche immer denselben Titel gehabt und es wäre dann schon schön oder ist schon schön, dass es dann jetzt ein neues Ending gibt. Saat Underground, das erste, was sie hatten, Tsukushisusu, fand ich, war okay. Karapo no Kokoro, fand ich, war jetzt auch okay. Also ich bin nicht der größte Fan von der Unit. Insofern, ja, lasse ich einfach mal das Lied auf mich zukommen. Der Titel Yume de Aima Show, ja, Träume ziehen im Ending irgendwie immer, egal ob Yume Mita Atode von Garnet Crow oder Yume Monogatari von Breakers. Scheint irgendwie immer ganz gut zu gehen. Bin nochmal gespannt, ob der obligatorische Baum mal wieder im Ending auftaucht oder diesmal nicht. Und generell, wie sie diesmal arbeiten. Ich erinnere mich noch daran, bei dem ersten Ending von Saat Underground hatten sie, meine ich, sehr, sehr stark mit Rotoskopie gearbeitet. Was auch so ein bisschen zu Verschnupfung unter Fans geführt hat, dass es hieß, ja, man hat hier einfach nur ein normal geschossenes Foto genommen und einen Anime-Filter drüber gelegt und das war's. Ich fand, es sah sogar ganz schick aus. Aber ja, ich bin einfach mal gespannt, wie es so am Ende wird. Und ich gehe mal stark davon aus, wir werden weder einen Baum sehen, noch irgendwie Ähnliches, weil das Cover der Single verrät ja schon, es könnte oder legt das, Moment, das Cover der Single legt nahe, dass es ein paar Szenen aus dem Mord in New York-Fall geben wird, in neuem Gewand. Und ja. Bin dann mal gespannt, was am 17. August 2024 über die Bildschirme flimmert. Bei Maikuraki kommt ja auch noch aktuell dazu, dass sie ja aktuell auch das Opening hat. Unraveling Love Opening 58. Und das läuft auch schon seit November 23. Also das ist dann. Und da ist auch noch keine Ablöse in Sicht. Also das ist dann ja bald schon 10 Monate im Einsatz. Und ja, also ich mag Maikuraki auch sehr, aber Opening und Ending über ein halbes Jahr beides. Also so sehr auch. You and I ist immer so ein bisschen, Unraveling Love finde ich eigentlich auch ganz gut. Ich habe dieses auch mit diesem, am Anfang mit dem Oh yeah und dann später dieses Ha, ha, ha und so, das ist mir, da habe ich mich auch schon so ein bisschen, da gehe ich immer so ein bisschen mit, wenn dann das in der Folge kommt. Also da, das habe ich schon so ein bisschen angenommen, aber insgesamt ist das doch alle, dass wir jetzt so lange diese beiden Songs hatten. Ja, es ist auf jeden Fall zu lang, würde ich sagen, oder Olli? Ja, das auf jeden Fall. Also egal ob Opening oder Ending, ich sag mal, die Zeit arbeitet eher generell bei sowas dagegen, weil auch wenn man am Anfang sagt, boah, ja, hier Maikoraki gleich in doppelter Ausführung, richtig gut, ich mag sie voll und auch ihre Songs sind ja immer super, aber ja, wenn man das immer wieder und wieder und wieder hört, also irgendwann stellt sich so dieser Effekt ein, so, ach ja, und jetzt kommt das Ending, ja, kenne ich schon, ja, mal gucken, ob danach noch was Nennenswertes kommt oder nicht, und, oder am Anfang dann so, ja, okay, jetzt hier neue Folge, ja, Conan erzählt was, ach, jetzt kommt erstmal das Opening, kenne ich doch schon, vielleicht überspringe ich es oder so, also es sind eher so dann diese Gedanken da, ja, das ist 0815 wird oder vielleicht sogar langweilig, weil man es eben immer und wieder sieht. Und ja, ich meine, wir haben schon eine ganze Latte an Conan-Openings und Endings. Vielleicht wird es mal wieder Zeit für einen neuen Podcast dazu. Aber wir haben ja auch schon eine ganze Latte an Folgen. Also von daher ist das ja auch alles vertretbar. Aber ja, ich würde schon so sagen, vielleicht, ja, was dann ein separates Thema werden könnte, so optimal vielleicht so drei oder vier Abwechslungen im Jahr oder so, weil ich glaube, so, wie gesagt, das zieht sich jetzt schon sehr lange und ja, so ein bisschen Abwechslung ist da echt mal nicht schlecht, dass man vielleicht ja alles quartalmäßig irgendwie mal dann was Neues kriegt oder so, dann wird es halt auch nicht langweilig und so ist es dann halt so, wie ihr auch schon sagtest, ja. So langsam, so sehr ich Maikoraki auch mag, so langsam wird man dem überdrüssig, egal ob Opening oder Ending. Ja, zum Beispiel das, also das Opening davor, Race Inside, lief von Ende März 23, wie gesagt, bis Anfang November. Das war auch schon eine ziemlich lange Zeit. Was bei Openings ist das ein bisschen normaler, aber wenn wir jetzt uns zum Beispiel die Endings ansehen, davor And Rescue Me von Rainy, das war das Nummer 69. Das lief dann von, ja, von Juni bis Dezember. Das ist dann schon eher so ein Zeitraum, den ich besser fand insgesamt. Ich muss sagen, das Opening, wenn ich mal eine Episode gucke und dann nicht ganz so viel Geduld habe, gerade irgendwie, dann überspringe ich das so nach der Con-Rede. Aber oft höre ich es mir auch noch ganz an, aber das Ending inzwischen überspringe ich jedes Mal. Also da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Also es ist gut, das ist bei vielen Endings so, weil man ist halt so drin und will nicht unbedingt noch das Ending, aber es ist jetzt mit You and I, ich bin froh, dass das endlich abgelöst wird. Es ist auch halt eins der uninteressanteren Endings, weil es halt so, Das Opening ist wenigstens noch so ein bisschen am Ende mit dem Beat Drop und am Anfang auch mit dem Instrumentalteil und dem Refrain ist das noch mal so ein bisschen energetisch und was anderes. Aber You and I ist halt wirklich schon so diese Standardballade, die wir jetzt zu Dutzenden im Directive-Con-Anime schon hatten und das muss echt nicht so viele Monate laufen. Ich gestehe, ich überspringe momentan Opening und Ending. Also bei mir hat die Con-Folge ja 20 Minuten derzeit statt der normalen 24 Minuten und 40 Sekunden. Also mit dir könnte man aktuell diesen Alibi-Trick machen aus der einen Polizistenfolge mit Chiba in Chibas Wohnung. Genau. Die zeitlich nicht hinkommt, weil dann man Openings und Endings überspringt. Genau, momentan könnte ich das einmal durchziehen. Und dann haben wir in der spoilerfreien Zone noch eine News zu einem neuen Konnen-Café. Ja, tatsächlich, wir hatten ja schon unsere jährliche Konnen-Café-News. Und die sind ja jetzt auch alle inzwischen schon durch. Aber jetzt wird es nochmal eine weitere Auflage dieses Jahr geben, denn wir haben ja das 30. Jubiläum des Manga dieses Jahr. Und deswegen wird es ein spezielles Konnen-Café zum 30. Jubiläum geben. Dazu gibt es jetzt auch eine schicke neue Zeichnung von Gosho Aoyama mit Shinichi und Ran, die ich sehr süß finde, und eine Torte mit 30. Jubiläum. Und da wird es dann all das Übliche geben, wofür man die Konnen-Cafés kennt. Thematisch passendes Essen mit den Motiven aus dem 30. Jubiläum und auch diversen Merchandise wieder mit vorherigen Farbillustrationen, Taschentuch, Geldbeutel, Acryl-Schlüsselanhängern, Abzeichen, Sticker, Magneten, Beutel und so weiter und so fort. All das übliche schöne Zeug. Es ist für das 30. Jubiläumscafé sind wir dieses Mal in sechs Locations. Kann man das besuchen? In Shinjuku in Tokio, in Umeda in Osaka, in Nakamura in Nagoya, in Rifu in Miyagi, in Kita in Sapporo und in Hakata in Fukuoka. Und das läuft dann jeweils unterschiedlich, aber generell so: der früheste Termin ist der 26. Juli und der späteste der 29. September. Am längsten läuft es in Osaka. Die genauen Termine für die einzelnen Standorte könnt ihr dann euch in den entsprechenden Newsbonds angucken. Ja, die Konnen-Cafés sind ja, wir berichten da ja jetzt seit einigen Jahren immer drüber. Das ist immer so eine nette kleine News. Wenn man dann gerade in Japan zufällig ist, dann kann man da gerne mal vorbeigehen. Aber auch wie bei anderen News jetzt auch wieder gesagt, es ist mehr, man bezahlt ziemlich viel Geld. Nicht unbedingt für das Essen, sondern für die thematische Experience. Also es ist kein klassischer, richtiger Essensbesuch, sondern es ist eher was man so als Fan mitnimmt und dafür einen relativ teuren Preis in Kauf nimmt. Aber ja, wenn man als Fan zufällig gerade da ist, ist das Café auf jeden Fall einen Besuch wert, oder? Definitiv. Letztes Jahr hatten wir ja das große Glück auf der Japan-Reise, das Konnen Café 2023 mitzunehmen am Standort Umeda, Osaka. Abgesehen davon, dass man sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Geduld braucht, bis man drankommt. Wir warteten geschlagene 5 Stunden. Hat sich's schon gelohnt. Also ich persönlich kann sagen, im Nachhinein betrachtet waren es mir die 5 Stunden Wartezeit wert. Natürlich muss man auch sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis steht eher weniger in Relation zueinander, weil es sind gewöhnliche Speisen einfach mit ein bisschen Detektiv Conan-Dekor. Dann gibt es noch eine Postkarte von einem Detektiv Conan-Charakter dabei. Zumindest war es letztes Jahr so. Und dafür zahlt man dann vielleicht 10 bis 15% mehr, als man sonst gewöhnlich im Restaurant für eine Speise ohne besondere Dekoration zahlen würde. Aber es kommt halt hier auch wirklich einfach so auf diesen Event-Charakter drauf an, weil es ja etwas ist, was nur temporär stattfindet, nur an bestimmten Orten und wofür man halt auch deutlich länger warten muss als in einem normalen Restaurant, wo ich halt reingehe und einfach sage, haben Sie einen Tisch frei? Ja, gut, hinsetzen, Essen bestellen, los geht's. Und ich persönlich fand, es war eine schöne Sache, würde es auch wieder machen. Jetzt auch hier dieses Conan Café zum 30-jährigen Jubiläum. Und wenn ich jetzt gerade so in der News auf das erste Bild schaue, auf dem so ein bisschen die Speisen drapiert sind, sehe ich auch so oben links so ein Maritozzo sitzen, was ja auch aus einem aktuellen Detektiv-Conan-Fall stammt. Also man merkt schon so die Liebe zum Detail, die bei diesem Conan-Café dahinter steckt. Gleichzeitig merkt man natürlich auch einfach die Merchandise-Maschinerie, die genauso mitbetrieben wird, weil direkt neben der Ladentheke sind dann so ein paar Regale aufgebaut, eben mit all den möglichen Fanartikeln von Schlüsselanhängern über Portemonnaies, Magneten und so weiter und so fort. Und ja, in der Regel ist es dann auch so, wenn man schon mal so lange gewartet hat, dann sagt man sich auch, ich nehme jetzt alles mit und gebe dann auch noch ein paar Yen aus für Merchandise. Es ist natürlich clever gemacht von den Veranstaltern, das muss ich schon sagen. Ja, zumal man in dem Café ja auch spezielles Merchandise bekommt, Ja. was man woanders auch nicht bekommt. Also ja, ich muss sagen, das, was du schon gesagt hast, wir waren ja zusammen da, also das war auf jeden Fall die Wartezeit wert und es war ja wohl auch eine besondere Form, wenn ich mich da recht erinnere, weil wir eben nicht vorher online reservieren mussten auf irgendwelchen japanischen Webseiten, die wir nicht lesen konnten. Sondern wir waren wirklich da und es hieß, ja, stellt euch an, zieht eine Nummer und irgendwann kommt ihr dran. Und ja, das ja, war dann schon eine besondere Erfahrung. Aber ja, gerade als Conan-Fan war das auf jeden Fall ein Muss. Ich meine, allein das Aussehen von dem Café war dann ja schon mal was ganz Besonderes mit den Illustrationen, die sie da groß ausgehängt hatten und alles. Und ja, das mit den Speisen ist natürlich, das sollte man wissen, wie in jedem Themencafé, da gibt's nicht großartig viel. Und ich war sehr froh, dass ich neben dem meinem Akai-Hauptgang noch die Einnachspeise hatte, weil sonst wäre ich da hungrig rausgegangen bei der Wartezeit. Ich habe nur gesehen, wir haben in die Karte geguckt und es gab so ein Akai-Schnitzel oder was das war. Und ich dachte, okay, Ja. ja, so ein Schnitzel. Das ist gut, das gönne ich mir. Und hinterher war es vielleicht ein halbes oder ein Viertelschnitzel, weil sie das nur in so ein paar kleine Teile geteilt haben. Also es war nicht mal ein ganzes Schnitzel und ja, das ist dann, ja. Also man sollte nicht dahin gehen in der Erwartung, dass man ein üppiges Mittagessen dort bekommt, sondern es ist wirklich, wie Lasse sagt, eigentlich eher das Ambiente, die Fanliebe, dass man halt Sachen in seiner Lieblingsserie halt bekommt und da dann eben entsprechend Sachen mitnehmen kann. Sie hatten noch einen, ich weiß ja, war es ein Gewinnspiel oder so irgendwie, so ein, wie nennt man es, so eine Papierdecke, wo so ein Rätsel drauf war, wo man verschiedene Sachen rätseln konnte. Und wenn man dann das Lösungswort daraus sich zusammen kombiniert hat, hat man irgendwas bekommen. Ich weiß nicht, was es war, weil ich habe nie mitgemacht, aber ja, war. Das war ein Sticker, den hast du dann noch gewonnen. Da musstest du zur Theke gehen und musstest die Unterlage vorzeigen und das weiß ich auch ganz genau. Und dieser Mann, der war so begeistert, weil uns war natürlich anzusehen, dass wir aus dem Westen kommen und keine Japaner sind. Und der war so begeistert, dass wir dieses Rätsel lösen konnten und hat uns dann da diesen Sticker gegeben. Wohlgemerkt, das war Grundschulniveau. Also ja, wir haben uns da wirklich eine halbe Stunde mit vier Leuten hingesetzt und haben versucht, wie bekloppt, dieses Rätsel zu lösen. Teilweise sogar mit Conan-Wiki-Artikeln. Es war schon lustig gewesen. Ja, und das war halt auch noch so ein netter Zeitvertreib, während man dann auf seine bestellten Speisen gewartet hat. Ja, das auf jeden Fall, das war auf jeden Fall gut, wo ich so dachte am Anfang so, oh, ein Rätsel, ja, können wir lösen, auf jeden Fall. Und dann, nee, ist alles auf Japanisch, verdammt. Von daher, ja, aber Conan Wiki ist immer eine gute Nachschlagadresse, hier gern nochmal drauf hingewiesen, Lasse wird es später auch nochmal machen, aber Conan Wiki ist immer sehr empfehlenswert, ich gucke selber auch gerne mal nach, also, ja, vielen Dank an alle, die da fleißig mitwirken und da ja Qualität zu beisteuern. Und dann kommen wir dieses Mal nicht zu den Anime-Episoden in Japan, denn wir haben diesen Monat nichts. Am 6. Juli, das hatten wir schon im letzten Podcast angesprochen, ist keine Detektiv-Conan-Folge ausgestrahlt worden, wegen dem Music Day in Japan. Das ist so ein Charity-Programm, was dann so ganz viele Sendeplätze einnimmt. Da war Conan deswegen pausiert in der Woche. Am 13. Juli kam ein Remaster von Episode 577, die von Glühwürmchen beleuchtete Wahrheit. Dann am 20. Juli kam der erste Teil einer neuen Manga-Umsetzung, Affärenverdacht beim dreifachen Crossover, aus Band 102, 103. Da wurde ein bisschen wieder an der Reihenfolge gedreht im Anime, aber das machen die ja nicht mehr so doll wie früher, sondern da tauschen sie halt zwei Fälle irgendwie mal ab und zu so rum. Und wir besprechen die Fälle ja immer zusammen, wenn das so ein Zweiteiler ist. Und das hätten wir jetzt auch in diesem Podcast gemacht. Doch am 27. Juli folgte nicht der zweite Teil, sondern da wurde ein olympisches Volleyball-Match der Japaner übertragen. Ich glaube sogar gegen Deutschland. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Aber auf jeden Fall, da wurde auch keine Folge ausgestrahlt. Die wurde stattdessen jetzt am 3. August ausgestrahlt, der zweite Teil dieses Zweiteilers. Das heißt, wenn ihr die Folge jetzt schon hört, dann war es gestern, wenn ihr es jetzt am Sonntag hört. Wir haben sie jetzt natürlich noch nicht gehört, weil wir vorher aufnehmen. Das heißt, das ist dann traditionell was wir in den nächsten Podcast schieben. Und dadurch haben wir jetzt, im Anime in Japan kein Anime aus Japan, was wir besprechen können. Das heißt, beim nächsten Mal gibt es dann den Affärenverdacht beim dreifachen Crossover. Und was auch immer danach kommt, gibt es vielleicht noch mehr Verschiebungen irgendwie wegen den Olympischen Spielen? Kann sein. Müssen wir dann mal schauen. Aber jetzt in diesem News-Podcast diesmal, ich weiß gar nicht, ob wir das jemals schon mal hatten. Also wenn, dann ist es auf jeden Fall Jahre her, dass wir mal keine Anime-Episoden zu besprechen hatten. Passt so ein bisschen zum restlichen News-Podcast, dass wir jetzt nicht so viele News diesen Monat hatten. Aber ja, EM, Olympische Spiele, japanische Charity-Veranstaltung, da ist das Sommerloch im Bereich japanische Anime-Entertainment ist da dann durchaus gegeben, wenn man dann deutlich mehr Content gibt es dann im Sport. Und damit sind wir dann jetzt auch am Ende dieses Concast-News-Podcasts angelangt. Wie am Anfang schon gesagt, ein bisschen was Kürzeres, aber waren trotzdem einige schöne Diskussionen dabei. Und mit dem Film 27-Trailer hatten wir auch schon the tolle News. Anime-Synchro-News ist ja immer was sehr, sehr Tolles für die deutschen Fans. Ich verweise jetzt am Ende nochmal auf unsere Projektseiten, wie Olli das gerade eben schon angeteasert hat. Conwiki.org, da könnt ihr alles Mögliche rund um Detektiv Con und die Serien von Gosho Aoyama nachlesen, selber was beitragen und Rätsel in japanischen Cafés lösen. Also das Conwiki ist für alles gut. Auf connews.org könnt ihr euch über die aktuellsten News zu Detektiv Con und so weiter informieren. Im Con-Forum könnt ihr mit Leuten diskutieren, conforum.org. Oder wenn ihr lieber auf einem Discord-Server chatten wollt, dann geht ihr auf connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir vertreten, auf Twitter, auf Blue Sky, auf Mastodon, auf Instagram, auf Facebook und auf YouTube. Überall unter dem Handle @connews, da findet ihr uns. Und unterstützen könnt ihr uns über unseren Patreon, indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet oder über Einkäufe auf unsere Amazon-Affiliate-Links. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid und wir hören uns. Ja, ich sage auch danke fürs Zuhören und denkt immer dran, in diesen Sommertagen genug zu trinken und ja, dann bis zum nächsten Mal.